Ihr seid alle truff, truff, truff. Kann dir mal was vorführen aus meinem Hexeneimer eins. Hex, Hex, ihr seid alle truff, truff, truff. Thank you. Ja, was machst du auf meinem Grundstück, ja, drauf, ne? Ja, was machst du auf meinem Grundstück, ja, drauf, ne? Spinnst du, was für Schleim, Scheiß, oh. Thank you. Dem Tisch. Ist dein Zeug auch wirklich frisch? Frischer kann es gar nicht sein. Nimm den Schein und zieh's hier rein. Beat like beat like beat beat beat like beat beat beat like beat beat beat like. Spiegel auf dem Tisch. Ist dein Glück auch wirklich frisch? Frisch kann es gar nicht sein. Nimm den Schein und... Schein und zieh sie rein. So derbe Schlitzaugen am Start. Mich würden sogar Japaner adoptieren. Bin so stoned. Und hab so derbe Schlitzaugen am Start. Mich würden sogar Japaner adoptieren. Sich 5 Tage voll und wir haben uns halt 5 Tage mit Amphetamine voll. Ist doch nicht schlimm, oder? Amphetamine voll. Ist doch nicht schlimm, oder? Yeah. Ich bin, ja?